die Wahrheit und darauf kommt es an. Ich lebe das Leben locker und werde einfach Punk, ja. Später traf ich zwei abgeschlachte Typen, die wollten den Schluss machen, einfach nicht mehr lügen. Das macht der eine, ich mach da einfach mit. Wir sind für